Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio hören Sie, wie immer, samstags um diese Zeit, den Soundcheck. Und heute geht es mal wieder um die beiden Musiken, die es sowieso nur gibt, Country und Western. Und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Down, leaving God's bright stamp at Peace Branch or some Bible camp where we're splashing in the water, joined in song, swimming with the Spirit the whole day long. I'm a teen for God. God is watching, a teen for God. God is watching, a teen for God. The girls have books and the girls have rules. They came here from their Bible schools that can make you pay attention to the way you dress and eat, make you trip over your own 2 feet. And they kneel down on their towels at night, their nightgowns glow with a holy light. And we pray for the sinners and their drunken car wrecks. I vow that I'll never get high and have sex. I'm a teen for God. God is watching, a teen for God. God is watching. By a passion, is it only there to tame? It fills my heart and it calls my name. And this world that you made for us, I know it's dangerous. So I ride a lot of horses, never even swear, sort of like praying. I'm just not there. Oh God, God has a word. And the foreskin dries in the sun. You gotta help me, God. Help me know 4 years from now I won't believe in you anyhow. And I'll mope around the campus and I'll feel betrayed. All those guilty summers I stayed. But then I'll laugh that I fell for the lure of the pain of desire to feel so pure. And I'll bear all the burdens of my little daily crimes. Wish I had a God for such cynical times. Far from today, before now, on your sacred vessel, you rip me open. I spread your word like a milkweed bug. I'm your radio station, your holy transmission. Even more like a lightning rod, I'm a lightning rod, a teen for God. Schöne Stimme, die Frau, die verglichen worden ist in den USA mit Joan Baez oder Joni Mitchell, und ihr Album, ihre CD aus dem Jahr 2003, The Beauty of the Rain hieß die CD damals, wurde von einem US-amerikanischen Magazin ausgezeichnet mit dem Titel vielleicht die beste Sängerin, die beste Singer-Songwriterin in den USA heutzutage. Dar Williams heißt die Dame aus New York, eine New Yorkerin, die das macht, was man durchaus als Country-Musik bezeichnen könnte. My Better Self heißt ihre neue CD vom Herbst 2005. Und sie meint, sie habe der CD den Titel deshalb gegeben, weil es kein schweres Album sein sollte. Das ist es nicht geworden. Der Song übrigens, der hieß Teen for God. Die nächste Interpretin hat einen merkwürdigen Nachnamen. Newcomer heißt sie mit Nachnamen. Das ist in der Tat wohl ihr richtiger Nachname. Die CD heißt Regulars and Refugees. Und Frau Newcomer heißt mit Vornamen Carrie, Carrie Newcomer. Und aus dieser CD einen Song, der heißt Nothing's Ever Wasted. lost the house, I lost the job, I lost my keys. I lost a good friend and who I was then, and being sure of anything. Nothing's ever wasted, not the sweet or bitter fruit I tasted. Nothing's ever wasted. I blew a kiss to Icarus, on brilliant wax wings we fell to the ground. So I climbed a hill, I'm standing there still, arms open wide and not looking down. Nothing's ever wasted, not the sweet or bitter fruit I've tasted. Preconception, my sense of direction, I lost a child and I lost my doubt. I lost my mother one time or another, we strip it all down and toss it all out. Nothing's ever wasted, not the sweet or bitter fruit I've tasted. Things would change, there's no one to blame. Doesn't it feel somehow it's sacred? And I'm well aware what people can bear when there's a reason for them to face it. Nothing's ever wasted, not the sweet or bitter fruit I've tasted. Stars get in your eyes, oh keep your heart for me, for someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Too many nights, too many stars, too many moons could change your mind. If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes, oh keep your heart from me, for someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Too many days, too many nights to be alone. Oh, please keep your heart while we're apart. Don't linger in the moonlight while I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. Kurz und bündig ist dieser Song gewesen, 2 Minuten, ein paar Sekunden, und gesungen und gespielt hat ihn Jimmy Dale Gilmer, Austin, Texas, somit. Dessen letzte CD, die heißt Come On Back, eine CD, die er in Andenken an seinen Vater aufgenommen hat. Und was hat er gemacht? Er hat Songs aus, naja, aus der, nicht Vorzeit der Country-Musik, sondern immerhin Songs aufgenommen, die dann doch schon ein bisschen älter sind. Songs von Hallen Howard, Ernest Tubb, Lefty Frizzell, Jimmy Rogers, Johnny Cash und eben diesen Song Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Slim Willett hatte ihn geschrieben und hatte auch einen Hit mit diesem Single. Und wir bleiben in Austin, Texas und kommen zu den Resentments, eine lose Verbindung einiger Country-Musiker, einiger Singer-Songwriter, unter anderem Johnny Graham, Stephen Bruton, um zwei zu nennen. Nennen wir noch einen dritten, Judd Newcomb, der hat nämlich diesen Song, den wir von den Resentments gerne hören möchten und auch gleich hören werden, geschrieben. Und dieser Song, der heißt Gwendolyn, The Resentments. doves are turning in. Something mighty keep it spinning round. Ah, Gwendolyn. I never thought that I'd amount to very much. Do you know how that goes? But here I'm trembling from your sudden touch. Gwendolyn. Die Resentments, Gwendolyn, hieß dieser Song von ihrer letzten CD. Eine traurige Geschichte, alles in allem, dieser Song. Die nächste Band kommt aus Toronto, also aus Kanada. Lief damals in den 80ern als Country-Rock-Band, als neuere Country-Rock-Band, obwohl sie nur zwei LPs damals ja noch in den 80ern produziert hat. Erste LP erschien 87 und die zweite dann 89. Dann wurde es in den 90ern relativ ruhig um sie, obwohl sie in der Tat viele, viele CDs dann gemacht haben in den 90ern und nun ihre 12. CD beziehungsweise ihren 12. Tonträger. Die Band heißt Blue Rodeo. Von den ehemals 5 Gründungsmitgliedern sind immerhin noch 3 dabei. Und die letzte CD, die neue CD von Blue Rodeo, die heißt Are You Ready? Und wir hören den Titelsong Blue Rodeo und Are You Ready? Plans from trembling hands. I knew just what to do. Follow each step carefully and hope they'd pull through. My father ran to different lands, and not a word we spoke. But I was here to conquer fear and bring some glory home. There's a world. Through the window, and I thought I'd take my chance. I taught myself to play so I could be where people dance. No higher call, the stars that fall. I waited patiently. A thousand miles of pavement that became my destiny. Stone. love songs don't make sense. You gotta shut off the cable news, and then love songs make more sense. And that's how to get rid of the blues. If the little birdies won't sing in tune, pack up your worries, send them on a cruise. Then the little birdies will sing for you. Yeah, that's how to get rid of the blues. How to get rid of the blues. Well, your doctor can give you a pill. Ist das gewesen, ein Engländer, der zu diesem Song gesagt hat, es sei ein ehrlicher Country-Song und er interpretiere Country damit so, wie er Country verstehe. Chris Spedding ist das gewesen, Chris Spedding, Sänger und Gitarrist. Er wirkte mit den Alben von Paul McCartney, Jack Bruce, Gilbert O'Sullivan, Elton John. Wen soll man noch nennen? Roger Daltrey, Brian Ferry, Dusty Springfield, Brian Eno, Nick Mason und Nina Hagen, Chris Spedding. Und dann soll er einer derjenigen gewesen sein, die nach Mick Taylors Ausstieg bei den Rolling Stones das Angebot gehabt hatten, dessen Nachfolger zu werden. Ray Cooder muss das ähnlich ergangen sein und sie lehnten alle ab und dann wurde es Ron Wood. Aber zurück zu Chris Spedding. Der hatte keine Lust dazu. Was machte er? Er interessierte sich für den Punk und produzierte Demo-Aufnahmen der Sex Pistols. Chris Spedding hat auch eine neue CD gemacht. Click, Clack heißt sie. Und dieser Song, How to Get Rid of the Blues, ist einer aus dieser neuen CD, ein Country-Song. Am 12. November 2005 wurde er 60, Neil Young. Wohl sicherlich eine der großen Persönlichkeiten der Geschichte der Rockmusik. Hat viele, viele Alben gemacht, viele dumme Alben, viele sehr, sehr gute Alben. Ein faszinierender Songautor, ein toller, ein sehr eigenwilliger Gitarrist. Und was passiert dann? Dann kommt eine Band aus Kanada daher, immerhin Neil Youngs Heimat. Dann kommt also eine Band aus Kanada daher, die heißt Sisters Euclid, auch die Band gibt es schon eine ganze Weile, und produziert Songs oder nimmt sie auf, Songs von Neil Young, und zwar ohne Gesang, also instrumental. Run, Neil, Run heißt die CD der Sisters Euclid und von denen hören wir den Neil Young Titel Harvest Moon, Sisters Euclid.

das war ja dann selber Neil Young, der Kanadier, der schon seit langer, langer Zeit in den USA lebt. Er hat eine neue Platte gemacht, eine neue CD gemacht, Prairie Wind, sehr country, sehr schmalzig, wie man gerade hörte. Und der Song, den wir hörten, der hieß Here for You. Zu einem in der Tat älteren Mann, der in den 60ern seine größten Erfolge hatte, in den 80ern dann plötzlich aufhörte zu singen und zu spielen. Warum, weiß niemand. So ganz genau, vielleicht hat er einfach keine Lust mehr gehabt. Detroit City zum Beispiel ist einer seiner Hits gewesen in den 60ern oder 500 Miles Away from Home. Bobby Bear natürlich. Bobby Bear hat nun nach vielen, vielen Jahren wieder eine CD gemacht, die heißt The Moon Was Blue. Und was macht er? Er singt Lieder von anderen. Von Neil Young zum Beispiel, nämlich Harvest Moon, den Titel, den wir vorhin von den Sisters Euclid hörten, und ein paar andere. Und da ist ein Song dabei, den hat Fred Neil geschrieben. Das ist ein Lied, der in einem Film eine relativ zentrale Rolle spielt. Der Film heißt Asphalt Cowboy. Dustin Hoffman und John Voight spielten die Hauptrollen. Und zum Schluss sitzen die beiden im Bus. John Voight ist der Asphalt-Cowboy und Dustin Hoffman ist ein nichtsnutziger Rumtreiber und lungenkrank, im Film lungenkrank. Und sie fahren aus der Stadt mit einem Greyhound-Bus und Dustin Hoffman stirbt im Bus. Und dann erklingt dieses Lied, gesungen damals von Nielsen, von Harry Nielsen. Everybody's Talking, das hört sich auf den ersten Blick bei Bobby Bear ein bisschen anders an, in den ersten paar Takten. Und dann findet er den Song. Bobby Bear und Everybody's Talking. weil das alles so außergewöhnlich ist und so schön. Letztendlich auch noch einen Song von Bobby Bear, und der hat auch eine Geschichte. Charles Aznavour hat diesen Song geschrieben und hat ihn auch gesungen, und dann ist er ins Englische oder ins US-Amerikanische übertragen worden, und dann hatte Roy Clark in den 60ern, Ende der 60er, einen großen Hit damit. Und das ist dann die Geschichte eines Mannes, und insofern passt das auf Bobby Bear recht gut, der auf sein Leben zurückblickt und dann relativ betrübt feststellt: Yesterday, when I was young. Bobby Bear nochmal. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, always, always built on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung, so many happy pleasures lay in store for me. So much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Crazy, and by crazy I mean mentally insane. I had a world where I still had you, Oh, I wish I was crazy again. Crazy again. Crazy in love. Ignorantly blessed, baby. That's what dreams are made of. No hurt. I live life without pain. You'd still be in my arms, baby, if I was crazy again. Guess what I miss is the not missing you most. That feeling of oneness that every one of us should know. When the hours were ours, and I'd sit and talk into the wind, and your soul dance with my soul. Oh, I wish I was crazy again. Crazy again. Crazy in love. Ignorantly blessed, baby. That's what dreams are made of. There was no hurt. I live life without pain. You'd still be in my arms, baby, if I was crazy again. You'd still be in my arms, baby, if I was crazy again. Dale Watson und seine Lone Stars. Auch Dale Watson hat eine neue CD gemacht und die heißt Hee-Haw. Nicht Hee-Haw, sondern Hee-Haw. Und vorne drauf sitzt er auf einem recht schweren Motorrad und es ist ausnahmsweise mal keine Harley Davidson, sondern eine Indian. Und der Titel, der hieß I Wish I Was Crazy Again. Der letzte Titel vor den Nachrichten ist ein Evergreen. Martina McBride singt ihn. Und die CD, die sie gemacht hat, die heißt Timeless, also zeitlos. Und das hat auch seine Bewandtnis. Denn sie singt Lieder, die zeitlos sind. You Win Again, Hank Williams. I Can't Stop Loving You. Oder Heartaches by the Number, Alan Howard. Und ein Song, den Kris Kristofferson geschrieben und auch gesungen hat. Und der heißt Help Me Make It Through the Night, Martina McBride. Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall. Lay it soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through. Deutschlandfunk.